reisender Sonne im Glanz der Legion stand Quirinus, der Tribun, mit Schwert und mit Lohn. Die Schlachten erklangen, der Lorbeer war nah, doch sein Herz blieb gefangen in Zweifel und Frag. Da lag seine Tochter von Krankheit befallen, kein Arzt, kein Soldat konnte das Leben ihr halten. Da kam Alexander, der Priester in Ketten, und heilte das Kind im Zeichen des Herrn. O Quirinus von Neuss mit dem Schild der neuen Kugeln, vom Rom bis zum Rhein klingt dein Name so hell. Du wendest dein Herz von der Macht zu den Tugenden, du stehst über Neuss, unser Wächter, unser Quell. O heiliger Krieger mit Helm und mit Lanze, du führst uns im Glauben, du führst uns im Glanze. Im Wasser der Taufe, im Lichte der Nacht, ward Quirinus neu geboren in göttlicher Pracht. Mit Balbina, der Tochter, er kniete im Licht vor Alexander, der sprach: Der Herr vergisst nicht. Er legte das Schwert, das ihm Ehre gebracht, dem Himmel zu Füßen hat Frieden entfacht. Doch Hadrians Zorn war wie Sturm und Feuer, die drei wurden geköpft, seine Rache so teuer. O Quirinus von Neuss mit dem Schild der neuen Kugeln, vom Rom bis zum Rhein klingt dein Name so hell. Du wendest dein Herz von der Macht zu den Tugenden, du stehst über Neuss, unser Wächter, unser Quell. Jahrhunderte zogen, Rom schwieg und verging, bis Leo der Neunte die Kunde vernahm. Der Heilige ruht an der Via Appia still, doch sein Geist sucht ein Heim, wo er wirken will. Da sandte er Gekappa, die Schwester, nach Neuss, mit dem Schatz aus dem Rom im goldenen Haus. Und als man den Schrein in den Chor niederstellte, sprach Neuss: Hierher, dein Heiliger walte. O Quirinus von Neuss mit dem Schild der neuen Kugeln, vom Rom bis zum Rhein klingt dein Name so hell. Du wendest dein Herz von der Macht zu den Tugenden, du stehst über Neuss, unser Wächter, unser Quell. Nun thront er hoch über den Dächern der Stadt, auf der Kuppel des Münsters im goldenen Glatt. Der Schild mit den Kugeln glänzt hell im Wind, als segne er Häuser, wo Menschen sind. Er schaut auf die Straßen, auf Glocken und Fluss, auf das Herz von der Stadt, die ihm danken muss. Wenn Sturm über Türme und Zeiten zieht, dann ruft man zu ihm und der Friede dient. O Quirinus von Neuss mit dem Schild der neuen Kugeln, vom Rom bis zum Rhein klingt dein Name so hell. Du wendest dein Herz von der Macht zu den Tugenden, du stehst über Neuss, unser Wächter, unser Quell. O heiliger Krieger, du Sohn des Licht, deine guten Taten vergessen wir nicht. Vom Blut zum Glauben, vom Krieg zum Gebet, von Rom bis zum Rhein, wo dein Erbe steht.